Und bald war es völlig normal, Knochen mit Steinen aufzuknacken und das leckere Mark herauszuschlecken. Endlich hatten die Menschen etwas gefunden, was nur sie konnten. Jede Tierart hat ihre besonderen Fähigkeiten. Spinnen weben Netze und fangen damit Fliegen. Bienen bauen Bienenstöcke und produzieren Honig. Spechte picken Maden aus Baumrinden. Manche Tiere haben sich auf besonders kuriose Dinge spezialisiert. Putzerfische zum Beispiel treiben sich gern in der Nähe von Haien herum und warten deren Mahlzeiten ab. Hat ein Hai seinen Thunfischsnack heruntergeschlungen, öffnet er das Maul und die kleinen Fische schwimmen hinein, um die Zahnzwischenräume von Thunfischresten zu reinigen. So kommen die Haie zu gründlicher Mundpflege und die Putzerfische in den Genuss eines kostenlosen Buffets. Zum Glück erkennen die Haie ihre lebenden Zahnbürsten und fressen sie nicht versehentlich auf. Jetzt hatten also auch die Menschen endlich ihr eigenes Ding. Knochen aufhacken und Mark herausschlecken. Aber fast noch wichtiger, sie begriffen, wie praktisch Werkzeuge sein konnten und begannen eifrig, sich welche zu basteln, meist aus Steinen und Stöcken. Werkzeuge, mit denen sie nicht nur Knochen knacken, sondern auch Muscheln von Felsen lösen, wilde Zwiebeln und Karotten ausgraben oder Eidechsen und Vögel fangen konnten. Und dann entdeckten die Menschen ein Hilfsmittel, das noch viel praktischer war als Steine und Stöcke. Das Feuer. Feuer ist grausam und gefräßig. Wenn ein Löwe ein Zebra frisst, ist er danach pappsatt und schläft zufrieden ein. Wenn ein Feuer einen Baum verschlingt, ist es danach noch hungriger und springt zum nächsten Baum. Innerhalb eines Tages können Flammen einen ganzen Wald in Asche legen. Und wehe, du versuchst, sie aufzuhalten, dann geht es dir am Ende auch noch an den Kragen. Deshalb fürchten Tiere das Feuer so. Sie haben sogar mehr Angst vor Feuer als vor Löwen. Und auch die Löwen selbst haben Angst vor Feuer. Einige unserer Vorfahren dagegen fingen an, sich für das Feuer zu interessieren. Vielleicht könnten sie es ebenso nutzen wie Stöcke und Steine. Gehörst du zu denen, die gern am Lagerfeuer sitzen und in die knisternden Flammen starren? Das ist auch so ein Überbleibsel aus alten Zeiten, genau wie die Angst vor Ungeheuern. Anfangs beobachteten die Menschen das Feuer nur aus der Ferne, mit großem Respekt. Doch irgendwann, vielleicht standen sie nach einem Blitzschlag in der Nähe eines brennenden Baums, merkten sie, wie angenehm hell und warm es war. Und besser noch, sie stellten fest, dass sich kein Raubtier an sie herantraute, solange der Baum brannte.